Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit meinem heutigen Vortrag möchte ich nicht nur an eine bedeutende Persönlichkeit aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnern, sondern zugleich auch eine Kurzdarstellung und Bewertung der Zeitumstände jener Epoche vornehmen, die unserem alten Kontinent seine Jahrhunderte währende Vormachtstellung in der Welt genommen hat. Wenn wir heute, fast 7 Jahrzehnte nach diesem schrecklichen europäischen Bruderkrieg, den man allgemein den Zweiten Weltkrieg nennt, die Menschen auf der Straße nach Rudolf Hess befragen, so gibt es nur noch ganz wenige, die überhaupt zu einer Antwort in der Lage sind. Und wenn, dann ist es fast immer ein Nachgeplapper dessen, was man einmal in der Schule oder in den Massenmedien vernommen hat. Dass Rudolf Hess in einer Schicksalsstunde des Abendlandes sein Leben einsetzte, um diesem mörderischen Krieg ein Ende zu setzen, bevor er zu Millionengrab für die Jugend Europas werden sollte, davon erfahren die Menschen rund um den Erdball nichts. Weil das Schicksal dieses Mannes und die Beweggründe für sein spektakuläres Handeln zweifellos ein unleugbarer Beweis dafür sind, dass nicht Deutschland diesen barbarischen Vernichtungskrieg gewollt hat, sondern jene heimtückischen internationalen Finanz- und Machtstrategen, die sich nach dem 8. Mai 1945 auch noch als Befreier feiern ließen und die auch in den Folgejahren bis heute verantwortlich waren und verantwortlich sind für Kriege, Bürgerkriege und Revolutionen rund um den Erdball. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, genügen einige wenige Sätze als kurzbiografische Beschreibung eines Mannes, der wie Millionen andere im Jahre 1914 als Kriegsfreiwilliger zu den Fahnen eilte, als das Vaterland von allen Seiten bedroht, auf die erste harte Bewährungsprobe um Sein oder Nichtsein im 20. Jahrhundert gestellt wurde. Rudolf Walter Richard Hess, wie er mit vollem Namen hieß, wurde am 26. April 1894 in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria geboren, wo sein Vater Fritz Hess als auslandsdeutscher Kaufmann tätig war. Nach behüteter Kindheit schickten ihn seine Eltern auf das evangelische Pädagogium in Bad Godesberg am Rhein und später nach der mittleren Reife in ein Schweizer Internat. Anschließend begann er eine kaufmännische Ausbildung in Hamburg, weil sich der Vater verständlicherweise einen gut ausgebildeten Nachfolger wünschte. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges bricht Rudolf Hess jedoch diese Ausbildung gegen den ausdrücklichen Willen des Vaters jäh ab. Er begibt sich schleunigst nach München, um sich als Kriegsfreiwilliger zu melden. Und schon am 20. August 1914 landet er als Rekrut bei der Ersatzabteilung des 7. Bayerischen Feldartillerieregiments. Als tapferer und bei den Kameraden beliebter Frontsoldat kämpfte er dann sowohl an der Westfront als auch an der Ostfront und wurde mehrfach schwer verwundet. Am 8. Oktober 1917 erfolgte die Beförderung zum Leutnant. Danach wird er zum Kampfflieger ausgebildet und kommt fortan in der Endphase des Krieges zum fliegerischen Fronteinsatz im Westen. Als die Vereinigten Staaten von Amerika im April 1917 auf der Seite unserer Kriegsgegner in den Krieg eintraten, war mit einem glücklichen bzw. gerechten Ausgang dieser Völkerschlacht nicht mehr zu rechnen. Obwohl das unbesiegte deutsche Heer bei der listig erschlichenen Kapitulation im November 1918 noch hunderte Kilometer weit in Feindesland stand. Nun, diese kurze Darstellung hat nur mittelbar etwas mit meinem heutigen Vortrag zu tun. aber um eine reale Situation, um die reale Situation der damaligen Kriegsgeneration und deren unüberbietbare Enttäuschung heute überhaupt in Ansätzen ermessen zu können, musste ich kurz so weit zurückblenden. Die abgrundtief kriminelle Behandlung und Ausplünderung des Deutschen Reiches, der gigantische Landraub deutscher Provinzen mit Millionen deutschen Menschen, die mit dem Versailler Schandvertrag fremden, feindseligen Staaten unterstellt wurden. Dies alles wird in unseren Geschichtsbüchern heute schlichtweg unterschlagen, weil die tragische Folgeentwicklung für Europa und die Welt hier zweifellos begründet liegt. Soweit diese Kurzbemerkungen aus einer Zeit, als den Namen Adolf Hitler in Deutschland und Europa kaum irgendjemand je gehört hatte. Die Repressalien gegen Deutschland führten während der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts bekanntlich zu katastrophalen Zuständen in der sogenannten Weimarer Republik, zu regional-bürgerkriegsähnlichem Chaos, zum Niedergang mittelständischer Betriebe, zur Zins- und Verschuldungsplage des Bauernstandes, schließlich zu mehr als 6 Millionen Arbeitslosen alleine in Deutschland, als die sattsam bekannten Finanzstrategen in der New Yorker Wall Street nach dem sogenannten Schwarzen Freitag ähnlich wie jetzt schon wieder in betrügerischer Absicht weltweit die Finanzmärkte plünderten. In dieser katastrophalen Lage witterten die moskauhörigen marxistisch-leninistischen Klassenkämpfer und andere obskure Internationalisten die Gunst der Stunde, um auch in der Mitte Europas nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution die Macht an sich zu reißen. Das scheiterte schließlich und letztendlich an dem damals noch im Kern gesunden Volksempfinden in Deutschland. Die übergroße Mehrheit ließ es nicht zu, dass blutrünstige Revoluzzer wie in Moskau und St. Petersburg auch in Deutschland die Diktatur des Proletariats erzwangen, um als zusätzliche Machtbasis für die lautstark angekündigte kommunistische Weltrevolution zu dienen. So verweigerten sich die Deutschen bei den zahlreichen Wahlen am Ende der völlig gescheiterten Weimarer Republik immer mehr den sogenannten demokratischen Parteien, die keinen Ausweg aus der lebensbedrohlichen Situation jener Jahre boten und die nicht in der Lage waren, die kommunistische Gefahr für Deutschland, für Europa und für die ganze Welt abzuwehren. Und sie wandten sich mehr und mehr einer völlig neuen Volksbewegung zu, einer Bewegung, die dem zerstörerischen Klassenkampf, der ausbeuterischen Zinsknechtschaft, der egoistischen Vielparteienwirtschaft und der antivölkischen Internationalisierung ausländischer Machtstrategen den Kampf angesagt hatte. Am Ende der Weimarer Republik wurde diese NSDAP von den Wählern mit Abstand zur größten politischen Kraft gemacht. Und Reichspräsident von Hindenburg kam nicht umhin, den charismatischen Führer dieser Partei am 30. Januar 1933 zu neuen Reichskanzler zu bestimmen. Bereits 2 Tage nach der Ernennung Adolf Hitlers zum neuen Kanzler des Deutschen Reiches kam die drohende und vielsagende Antwort aus den USA, aus der Giftküche selbsternannter Weltpolizisten und skrupelloser Finanzakteure. Als Antwort auf Hitlers Regierungsantritt erklärte der damalige Staatssekretär und spätere US-Finanzminister Henry Morgenthau Jr. ungeschminkt: Die USA sind in den Abschnitt des Zweiten Weltkrieges eingetreten. Das können wir nachlesen in der amerikanischen Zeitschrift Fortland Journal vom 12. Februar 1933. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn man sonst nichts wüsste über die wahren Hintergründe des Zweiten Weltkrieges, hier spricht ein Repräsentant aus dem Kreise der mächtigsten antideutschen Kriegshetzer ganz offen aus, was dann in den Folgejahren offizielle Politik jener Geldmagnaten der Wall Street wurde, die nicht nur in den USA regelmäßig die ihnen willfährigen Präsidenten küren, sondern letztlich auch über Krieg oder Frieden eigenmächtig entscheiden. Dass sie dabei Weltmeister im Erfinden von abartigen Lügenmärchen sind, um unliebsame Staaten, Völker und Politiker als Schurken bzw. als Schurkenstaaten zu diffamieren, das können wir ja bis heute an zahlreichen Beispielen sehen. Im Falle Deutsches Reich war es nach dem 30. Januar 1933 die panische Angst dieser Abzockerkaste. Es könnten ihnen jetzt die Fälle davon schwimmen, weil sich die neue deutsche Regierung aus ihrem so einträglichen internationalen Finanzsystem herauszuwinden begann. So trafen sich die Interessen und Langzeitpläne der Mächtigen jenseits des Atlantiks mit denen der anderen Feinde unseres Volkes, vornehmlich in London, in Warschau, auch in Paris und Moskau, wobei ich ausdrücklich betone, dass es nicht die Menschen auf den Straßen und in den Fabriken waren, die zum Kriege drängten, sondern jene, die als schäumende und neidvolle deutschen Hasser aus sicheren Schaltzentralen die Fäden zogen. Als sie dann im September 1939 endlich das ersehnte Ziel erreicht hatten, indem sie eine deutsch-polnische Annäherung listig unterbanden und die Gegensätze zwischen dem Landräuberstaat Polen und dem zu großzügigem Entgegenkommen bereiten Deutschen Reich weiter anheizten, da war die Rechnung dieser Kriegstreiber aufgegangen. Endlich hatten sie ihren Krieg. Und über ihre Massenmedien konnten sie weltweit verkünden, zur Verteidigung der polnischen Souveränität würden sie jetzt dem Deutschen Reich den Krieg erklären. Was dann bekanntlich ja auch am 3. September 1939 geschah. Wohlgemerkt, Großbritannien und Frankreich haben uns den Krieg erklärt, nicht umgekehrt. Ungeniert ließ dann Winston Churchill die Katze aus dem Sack, als er zu Beginn des Krieges in seiner vom Rundfunk übertragenen, hasserfüllten Rede im Unterhaus ausrief: Dieser Krieg ist ein englischer Krieg und sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. Als dann 14 Tage später Stalins Rote Armee von Osten her in Polen einmarschierte, da dachte man weder in London noch in Paris daran, auch der Sowjetunion den Krieg zu erklären, weil es diesen Strategen in Wahrheit ja gar nicht um die Freiheit Polens ging, sondern um den Krieg an sich, um das Deutsche Reich mit den vereinten Kräften aller Commonwealth-Staaten und der versprochenen Unterstützung durch die USA niederzuringen. Und, was damals auch schon mit ins Kalkül gezogen wurde, man rechnete damit, dass man mittelfristig auch noch Väterchen Stalin und seine Rote Armee für den Vernichtungskrieg gegen Deutschland gewinnen könne. Deshalb im September 1939 keine Kriegserklärung an die kommunistische Sowjetunion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dank der heldenhaften Leistungen der Wehrmacht im sogenannten Polenfeldzug und dank der schnellen Niederwerfung der zahlenmäßig überlegenen französischen Streitkräfte konnte die Reichsregierung, sprich der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, als Sieger an die Weltöffentlichkeit und an die führenden Politiker, vornehmlich in London, appellieren, den von Deutschland weder geplanten noch gewollten europäischen Bruderkrieg zu beenden. Es wurden von Seiten der Reichsregierung ganz konkrete Friedensvorschläge gemacht, wonach sich die Wehrmacht aus allen besetzten nichtdeutschen Gebieten baldigst wieder zurückzöge und auch der östliche Nachbar Polen seine staatliche Souveränität zurückerhalten sollte. Ich empfehle jedem, einmal Adolf Hitlers große, von Friedenssehnsucht getragenen Reden vor dem Deutschen Reichstag zu lesen. Insbesondere die vom 6. Oktober 1939 und die vom 19. Juli 1940 nach dem Frankreichfeldzug. Hier nur eine ganz kleine Kostprobe. In dieser Stunde fühle ich mich verpflichtet, vor meinem Gewissen noch einmal einen Appell an die Vernunft auch in England zu richten. Ich glaube, dies tun zu können, weil ich ja nicht als Besiegter um etwas bitte, sondern als Sieger für die Vernunft spreche. Ich sehe keinen Grund, der zur Fortsetzung dieses Kampfes zwingen könnte. Ich bedauere die Opfer, die erfordern wird. Auch meinem eigenen Volk möchte ich sie ersparen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, spricht so jemand, der die Welt erobern möchte? Die Antwort des Oberkriegstreibers Winston Churchill sagt alles. Koste es, was es wolle, dieser Krieg wird so lange geführt, bis das Deutsche Reich endgültig und für immer vernichtet ist. Und dieser Kriegstreiber und Kriegsverbrecher Churchill erhält später, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahre 1955, den Karlspreis der Stadt Aachen, der bekanntlich für besondere Verdienste um Europa verliehen wird. Ja, es war sein Verdienst, dass in diesem schrecklichsten Vernichtungskrieg der Geschichte rund 55 Millionen Menschen ihr Leben verloren, dass die Jugend Europas gegeneinander aufgehetzt wurde und unser gesamter Kontinent die ethischen und die ethnischen Folgen dieser Katastrophe wohl niemals mehr auszugleichen in der Lage sein wird. Im Sommer und im Herbst 1940 fiel die Entscheidung zwischen einem Ende dieses Wahnsinns, wie es die deutsche Reichsregierung wollte, und der verbrecherischen Ausweitung zu einem Weltkrieg, wie es die angloamerikanischen Globalstrategen geplant und gewünscht hatten. Noch einmal, im Jahre 1939 gab es ausschließlich den deutsch-polnischen Konflikt, der auch friedlich hätte gelöst werden können, wenn nicht die britischen und die polnischen Kriegstreiber sich durchgesetzt hätten. Alles, was dann später geschah, geht ursächlich auf die Friedensverweigerer in London und Washington, respektive New Yorker Wall Street, zurück. Die Ausdehnung zu einem gesamteuropäischen Flächenbrand und schließlich zu einem Weltkrieg mit allen seinen militärischen und zivilen Opfern geht ausschließlich auf das Schuldkonto dieser Kriegstreiber-Clique. Längst hatte die Reichsregierung Kenntnis von den Geheimverhandlungen Londons und Washingtons mit Stalin in Moskau. Und man wusste in Berlin auch, dass die Westalliierten bei ihren Lockversuchen in Moskau sehr weitgehende Versprechungen machten, was die sowjetischen Ambitionen an den Dardanellen und an den Ostseeausgängen am Skagerrak anging. Und auch die baltischen Staaten wurden Stalin skrupellos als Beute zugestanden. Als dann am 12. November 1940 der sowjetische Außenminister Molotow nach Berlin kam und bei seinen Verhandlungen in frostiger Atmosphäre mit unverschämten Forderungen aufwartete, waren die deutsche Reichsregierung und das Oberkommando der Wehrmacht geschockt. Und der zunehmende Aufmarsch sowjetischer Angriffsverbände östlich der deutsch-sowjetischen Demarkationslinie war der deutschen Führung ja längst bekannt. Einen Zweifrontenkrieg wie 25 Jahre zuvor durfte es aber für Deutschland auch nach des Führers Sicht nicht noch einmal geben. Das hatte er bekanntlich schon in seinem legendären Buch »Mein Kampf« ausdrücklich als zwingend geboten gefordert. Wie aber konnte man der militärischen Umklammerung und damit einer lebensbedrohlichen Gefahr für Mitteleuropa entgehen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dieser Schicksalsstunde Europas geschieht etwas, was es nicht einmal ansatzweise vergleichbar je gegeben hat. Aber statt die grandiose Tat eines Mannes aus der nächsten Nähe des Führers zur Rettung bzw. Wiedererlangung des Friedens heute dankbar zu würdigen, wird auch er, Rudolf Hess, der Friedensflieger und Märtyrer für Deutschland und Europa, in übelster Weise diffamiert und für den Rest seines Lebens hinter Gittern inhaftiert. In unseren Geschichtsbüchern und in den Massenmedien erscheint er wie alle anderen nationalsozialistischen Führungspersönlichkeiten regelmäßig als Nazi-Monster. Die politisch Verantwortlichen in der Bundesrepublik Deutschland haben ihre Lektionen gut gelernt. Sie wissen, was man in London und Paris, in Washington und Jerusalem von ihnen erwartet. Sie fühlen sich eben nicht primär als Volksvertreter, sondern als Erfüllungsgehilfen dieser internationalen Weltmacht und Weltordnungsstrategen. Im Grunde sind sie strafwürdige Kollaborateure der einstigen Feindmächte. Sie helfen aktiv mit, dass an dem von den Siegermächten im Jahre 1945 verordneten Geschichtsbild nicht gerüttelt wird, weil sonst vielleicht doch noch eines Tages die wahren Schuldigen und die wahren Kriegsverbrecher der europäischen Katastrophe von 1939 bis 1945 bekannt werden könnten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Schicksal von Rudolf Hess spiegelt sich das Schicksal unseres gesamten deutschen Volkes wider. Deshalb hat das patriotische Deutschland seit seiner Ermordung jährlich die inzwischen verbotenen Rudolf-Hess-Gedenkmärsche in Wunsiedel und andernorts durchgeführt. Dort haben wir regelmäßig auch protestiert gegen die staatlichen Willkürmaßnahmen und gegen die Praxis, dass man Pflichterfüllung und Treue nicht mehr Pflichterfüllung und Treue nennen darf, dass man Untreue und Verrat nicht Untreue und Verrat nennen darf und dass man den übelsten Vaterlandsverrätern heute Rosen überreicht. Ein weiterer Höhepunkt und höchste, jüngste Schandtat antideutscher Kulturmörder ist die am 20. Juli 2011 erfolgte Beseitigung der letzten Ruhestätte von Rudolf Hess im fränkischen Wunsiedel. Zweifellos sollte die Wahl des Grabvernichtungstages, der 20. Juli, eine nachträgliche, zusätzliche Demütigung sein. den bundesdeutschen Massenmedien, die uns seit Jahrzehnten mit den abartigsten Lügenmärchen versorgen, glauben wir kein Wort, wenn sie uns nun nachträglich weismachen wollen, der nächtliche, schäbige, behördliche Angriff auf die Grabesruhe in Wunsiedel sei mit Zustimmung der Schwiegertochter von Rudolf Hess geschehen. Wenn es so etwas wie eine höhere Fügung in diesem Drama gibt, dann darf ich heute vielleicht einmal auf etwas hinweisen, was sicher in Deutschland nur ganz wenige wissen. Ich spreche von jenem 17. August 1987, als Rudolf Hess in seinem Gefängnisgartenhäuschen in Spandau ermordet wurde. Jener 17. August ist zugleich, und das ist schon eine interessante Übereinstimmung, dieser 17. August ist zugleich auch der Todestag eines anderen ganz großen Deutschen. Rund 200 Jahre zuvor, am 17. August 1786, starb nämlich der legendäre Preußenkönig Friedrich der Große. Auch daran dürfen wir in Zukunft immer wieder erinnern. Zurück zu Rudolf Hess, der unter Einsatz seines Lebens im Mai 1941 diesen grausamen europäischen Bruderkrieg beenden wollte, bevor er weitere Teile unseres alten Kontinents in Brand stecken konnte. Rudolf Hess, der engste Vertraute und Stellvertreter des Führers, der die geheimsten Gedanken Adolf Hitlers kannte, er tat in einer hochbrisanten Schicksalsstunde das, was ihm sein Gewissen befahl. Unter Hintanstellung aller Bedenken, bei größter Ungewissheit für sich und seine Familie, startete er am 10. Mai 1941 zu seiner Friedensmission, um die britische Regierung, aber auch die gesamte Weltöffentlichkeit mit dieser spektakulären Tat darauf hinzuweisen, dass Deutschland nicht die Fortsetzung des Krieges, sondern Frieden, Frieden und nichts als Frieden für Europa wollte. Rudolf Hess wurde deshalb zweifellos nicht nur ein Märtyrer für Deutschland, sondern für ganz Europa. Einen würdigeren Anwärter auf den Friedensnobelpreis hat es seit Schaffung dieser Auszeichnung nicht gegeben. Der Friedensflug von Rudolf Hess ist heute in seiner ganzen geschichtlichen Dimension noch gar nicht zu begreifen. Damals, als das Deutsche Reich siegreich an allen Fronten ein Ende des Krieges suchte, die andere Seite jedoch den Verständigungsfrieden mit allen Mitteln zu verhindern wusste, damals spürt Rudolf Hess, dass nur noch eine spektakuläre Großtat Europa retten konnte. Nach streng geheim gehaltenen Vorbereitungen besteigt er am 10. Mai 1941 sein Flugzeug südlich von Augsburg, um sein Ziel, den Landsitz des Lord Hamilton in Schottland, anzusteuern. Feindlichen Jägern und dem britischen Radargürtel versucht er zu entkommen, indem er teilweise nur einen Meter über den Wellen der Nordsee fliegt. Eine fliegerische Meisterleistung, gepaart mit dem Mut des Kampffliegers vom Ende des Ersten Weltkrieges, führt ihn tatsächlich eine Stunde vor Mitternacht zum Ziel. Und dann, obwohl nie zuvor mit dem Fallschirm ausgestiegen, wagt er aus 2000 Metern Flughöhe den ersten Sprung seines Lebens. Auch wenn man alle edlen Motive seines Friedensplanes beiseite ließe, welch männliche Tat! Welch einzigartige menschliche Größe! Ich frage uns alle, wer von uns hätte den Mut, ohne eine entsprechende Ausbildung um Mitternacht in 2000 Metern Flughöhe aus einem Flugzeug zu springen? Vermutlich niemand. Was Rudolf Hess dann nach seiner Landung in Großbritannien widerfahren ist, gehört zu den verwerflichsten Kulturschanden moderner Menschheitsgeschichte. Weil die britische Kriegstreiberkaste um Winston Churchill sich auf gar keinen Fall auf Friedensgespräche einlassen wollte, beziehungsweise durfte, wurde er in London inhaftiert und dort bis zum bitteren Kriegsende 4 Jahre lang festgehalten. Dabei haben die britischen Deutschenhasser nicht nur die große Friedenschance und sogar die Zukunft des britischen Empire verspielt, sondern auch eindeutig gegen das bestehende Völkerrecht in gröbster Weise verstoßen. Rudolf Hess kam zweifellos als Parlamentär und als solcher war er ohne Wenn und Aber durch Artikel 32 der Haager Landkriegsordnung von 1907 besonders geschützt. Wenn man sich in London schon nicht auf Friedensgespräche einlassen wollte, dann hätte man Hess unverzüglich wieder zurückschicken müssen, gegebenenfalls in ein neutrales Land. Aber das ging ja deshalb nicht, weil die Welt nicht erfahren durfte, mit welch sensationellen Friedensvorschlägen Rudolf Hess nach England kam. So musste er den Leidensweg seines eigenen Volkes und die Leiden der anderen Europäer über 4 Jahre aus der Distanz und mit den täglich bitteren Kommentaren seiner Bewacher ertragen. Nach Ende des Krieges zum Nürnberger Schauprozess überführt, verurteilt man ihn, ausgerechnet ihn, der sein Leben zur Rettung des Friedens einsetzte, wegen angeblichen Verbrechens gegen den Frieden. In den beiden anderen Anklagepunkten, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wurde er sogar von den alliierten Richtern in Nürnberg freigesprochen. Lebenslänglich lautete dennoch der Urteilsspruch einer Siegerjustiz, die nicht Gerechtigkeit, sondern Rache am unterlegenen Kriegsgegner üben wollte. Und das ist nicht nur unsere Einschätzung dieses Rachetribunals. Immerhin hatte selbst der US-amerikanische Chefankläger Robert H. Jackson während der Sitzung im Nürnberger Gerichtssaal am 26. Juli 1946 erklärt, ich zitiere wörtlich, als ein Militärgerichtshof stellt dieser Gerichtshof eine Fortsetzung der Kriegsanstrengungen der alliierten Nationen dar. Zitat Ende. Wohlgemerkt, eine Fortsetzung der Kriegsanstrengungen. Damit ist eigentlich über die Rechtslage bzw. die Unrechtslage alles gesagt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben dem Unrecht an Rudolf Hess gehen auch alle anderen Schandurteile des Nürnberger Prozesses uns alle an. Das gesamte deutsche Volk sollte dafür bestraft werden, dass es den Versuch genommen hatte, sich aus den Klauen des macht- und geldgierigen internationalen Wall Street-Systems herauszuwinden. Die Rückkehr Deutschlands zum Goldstandard war eines der wesentlichen Kriegsziele der Anglo-Amerikaner, wie selbst die britische Wochenzeitung Tomorrow in ihrer Ausgabe Nummer 6 1947 gesteht. Rudolf Hess musste mit seiner Friedensmission scheitern, weil die Feinde Deutschlands nicht den Frieden, sondern die Fortsetzung des Krieges mit allen Mitteln und erklärtermaßen bis zur bedingungslosen Kapitulation wollten. Rudolf Hess und die gesamte Reichsregierung waren sich einfach nicht bewusst, von welch abgrundtiefem deutschen Hass und von welch abartiger Zerstörungswut die Hintermänner an den Schalthebeln der Macht, insbesondere in London und Washington, getrieben wurden. Für die deutsche Führung war es lange unvorstellbar, dass man in den genannten Hauptstädten bewusst die Zerstörung Europas, ja die Zerstörung des britischen Empires in Kauf nahm, nur um die Vernichtung der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erzwingen. Einer Weltanschauung, die sich als Mittelweg, vielleicht als Ausweg zwischen dem menschenverachtenden Kapitalismus amerikanischer Prägung auf der einen Seite und dem menschenvernichtenden Kommunismus auf der anderen Seite verstand. Diese Hintergründe werden heute ganz bewusst vor der Öffentlichkeit verschwiegen. Und auch darum musste Rudolf Hess im alliierten Isolationsgefängnis von Berlin-Spandau sterben. Wie schon gesagt, niemand sollte je erfahren, mit welchen Friedensvorschlägen er damals im Mai 1941 nach Großbritannien kam. Der britischen Regierung zuliebe logen über Jahrzehnte hinweg die bundesdeutschen Politiker und die bundesdeutschen Massenmedien uns etwas vor, wenn sie behaupteten, alleine das starre Njet der sowjetischen Regierung verhindere die Freilassung des Greisen Rudolf Hess aus der Spandauer Haft. Die ganze Verlogenheit dieser Argumentation wird alleine schon daran deutlich, dass die Akten zum Fall Rudolf Hess bis zum Jahre 2017 in London unter Verschluss bleiben. Und weil das Datum nun immer näher rückt, hören wir bereits aus London, dass die Sperrfrist bis zum Jahre 2035 verlängert werden soll. Dem naivsten Zeitgenossen müsste hier doch eigentlich ein Licht aufgehen. Und er müsste erkennen, dass die alten und jungen deutschen Feinde immer noch Wesentliches aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges zu verbergen haben. Wir können ganz sicher sein, dass die Wahrheit sich nicht für alle Zeiten unterdrücken lässt. Auch wenn mächtige Interessenvertreter heute noch den suchenden Historikern den Zutritt in manches Archiv verwehren. Am Ende wird die Welt erfahren, dass nicht Deutschland diesen Zweiten Weltkrieg gewollt hat, sondern jene internationalen Kriegstreiber, die gestern, heute und wohl auch morgen noch von Kriegen und Revolutionen leben und die deshalb die Völker nicht zur Ruhe kommen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Ende wird die Einsicht stehen, dass die Weltgeschichte einen ganz anderen Verlauf genommen hätte, wenn Menschen von der Größe und dem Charakter eines Rudolf Hess sie hätten beeinflussen können. Seine Schlussworte vor dem Nürnberger Tribunal im Oktober 1946 geben noch einmal eine Ahnung von der unsterblichen Größe dieses Mannes. Er sagte dort: Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich handelte, auch wenn ich wüsste, dass am Ende ein Scheiterhaufen für meinen Flammentod brennt. So fragen wir uns, gibt es ein klareres, ein ehrlicheres Zeugnis für das reine Gewissen eines Mannes, der in schwerer Zeit alles riskierte, um den Krieg zu stoppen und den millionenfachen Tod unter den Europäern zu verhindern. Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Tode von Rudolf Hess legen wir hier und heute Zeugnis davon ab, dass der Märtyrer von Spandau in den Herzen jener Deutschen weiterlebt, die sich trotz jahrzehntelanger Gehirnwäsche durch die Umerziehung Strategen der psychologischen Kriegsführung ihr eigenes Urteil über Recht und Unrecht bewahrt haben. Für uns, für die Vertreter des Anständigen, des Besseren, des Patriotischen, des deutschen Deutschland, verkörpert Rudolf Hess jenes leuchtende Vorbild, das uns im Kampf um die Zukunftssicherung unseres so vielfach betrogenen Volkes die Kraft zum Siege geben wird. Seine hasserfüllten Widersacher hatte er alle überlebt. Wenn deren Namen wie Roosevelt, Churchill, Truman oder Stalin längst aus den Geschichtsbüchern getilgt oder den verdienten angeklagten Platz dort eingenommen haben, wird Rudolf Hess wie ein leuchtender Stern Wegweiser für ein besseres Menschengeschlecht sein. Wir danken ihm für seinen Einsatz, für sein Opfer, für sein Vorbild.